Warum singe ich immer davon? Warum klingt's immer in meinem Ton? Von dem liebenden Heilande mein, dem Erlöser, der ewig wird sein. Weil des heilendes heiliges Blut meine sündige Seele wusch rein, gab mir Freude und selige Ruh und erlöste mich von ewiger Pein. Warum ist denn mein Herz alle Zeit Jesu Stimme zu hören bereit? Warum klingt's wie ein Ruf in mir sagt, diese Stimme bei Tag und bei Nacht? Weil vom Glauben zwingt dornig und kühl, spricht der Heiland jetzt immer zu mir, weist die Richtung aufs Neu zu dem Ziel. Lieb und Wahrheit sind dort für und für. Guter Hirte, mein Meister und Freund, dass ich dein bin, werd ich nie bereuen. Du kennst alles, was ängstigt mein Herz, und du heilst mich von jeglichem Schmerz. Ich will weihen mich jetzt dir aufs Neu, will dir folgen, Herr Jesus, getreu, und mit allen Erlösten vereint, singe ich dir zum Lob alle Zeit.